ist anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen. Aber nötig will man zu den Quellen kommen. Den Quellen des ewigen Zeitflusses. Thank you.